Was im Medienfilo-Länder berichteten jüngst über die revolutionäre Tätigkeit von Genossin Kim Jong-un, die russische Nachrichtenagentur TASS, die japanische Kyodo, die nepalesische Internetzeitschrift Nepal Today, die amerikanische Nachrichtenagentur UPI, die brasilianischen Zeitungen Patria Latina und Agua Verde, die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees, des nationalen Zuzi-Ideologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo, des brasilianischen Komitees für die Solidarität mit der DVJK und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan und die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen meldeten, dass Kim Jong-un das rekonstruierte Kinderferienlager 6. Dezember im Bezirk Gangwon besucht hatte. Die chinesische Internet-Homepage Huanchuwang, die nepalesische Internetzeitschrift Nepal Today und die Internet-Homepage des nigerianischen nationalen Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees und des nationalen Zuzi-Ideologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo brachten Nachricht darüber, dass Kim Jong-un die Schuhfabrik Wonsan in der Normalisierung der Produktion besichtigt hatte. Die russische Internet-Homepage irkutsk-blogspot.ru teilte mit, dass er die Arbeit verschiedener Bereiche des Kreises Samjiyon vor Ort angeleitet hatte. In den Massenmedien erschienen die Bilder von Kim Jong-un.